Det stannkar och kröhört in. Det kröter sjukt fyller fan till. Det är fan till sind lönt in. Det stannar och så är det runt och är det. Es regnet och alla här. Der Herbst weint, sie ruft auf Wiedersehen die Freude, auf Wiedersehen mein Glück, willkommen in St. Petersburg. Bei Nacht auf dem Stadtenhimmel blühe der grässliche Mond. Das Nachtlicht ist für den Menschen der Kampf. Und der schreckliche Kampf ist dort. Es regnet, wow, der Herbst weint. Sie ruft auf Wiedersehen die Freude, auf Wiedersehen mein Glück, willkommen in St. Petersburg. Auf Wiedersehen, mein Glück, willkommen in St. Petersburg.